aufbauen. Mal unter uns, you and I, wollt nie Stimme der Jugend sein. Wollt ihr nur meine Schulter leihen, vielleicht ein großer Bruder sein. Mit 6 Kronen in der Juice zu sein, fühlt sich an wie die New York Times. Von leeren Wiesen am Nachmittag zu Rock am Ring in der Dunkelheit. Denn wenn du Gefühle zeigst, dich verletzlich und müde zeigst, will die eine Hälfte dich hängen sehen, die zweite kämpft auf dein Bürgersteig. Lies mich niemals unberührt, hast meinen Namen tätowiert. Ja, das war ein Kompliment, doch hab auch Riesendruck verspürt. Plötzlich nichts mehr wie gestern, jeder hier versteckte Agenda. Geht zum Ben oder Casper, Hauptsache irgendein Rapper. Erst waren wir Freunde, dann wurde ich Chef. Es ging um Träume, dann um Geld. Wenn sie reden, dann über mich. Vorne gut, hinten schlecht. Und in einem Wimpernschlag ist auf einmal nichts mehr da. Ich kehr den Scherbenhaufen auf von dem, was wir mal waren. Erst waren wir Freunde, dann wurde ich Chef. Es ging um Träume, dann um Geld. Wenn sie reden, dann über mich. Vorne gut, hinten schlecht. Und in einem Wimpernschlag ist auf einmal nichts mehr da. Ich kehr den Scherbenhaufen auf von dem, was wir mal waren. Nur du und ich, wir können ehrlich sein. Ging nie um Unsterblichkeit. Wollt für niemand die Rettung sein. Nur eine Stütze für schlechte Zeit. Cover der Backspin sein. Fühlt sich an wie die LA Times. Von Auftritten vor fast niemand zum Southside zur besten Zeit. Doch seit ich oben bin, sind wir nur unten, wenn die Kohle stimmt. Wurde seit Jahren nicht mehr eingeladen, weil ihr denkt, ich komm sowieso nicht hin. Kann Blicke von der Seite spüren, wie jedes Thema heißer wird. Leider nie zum Streit geführt, weiter dann im Kreise drin. Bin schon lang nicht mehr der beste Freund. Von dem, was zwischen uns steht, nur die Hälfte weggeräumt. Erst waren wir Freunde, dann wurde ich Chef. Es ging um Träume, dann um Geld. Wenn sie reden, dann über mich. Vorne gut, hinten schlecht. Und in einem Wimpernschlag ist auf einmal nichts mehr da. Ich kehr den Scherbenhaufen auf von dem, was wir mal waren. Erst waren wir Freunde, dann wurde ich Chef. Es ging um Träume, dann um Geld. Wenn sie reden, dann über mich. Vorne gut, hinten schlecht. Und in einem Wimpernschlag ist auf einmal nichts mehr da. Ich kehr den Scherbenhaufen auf von dem, was wir mal waren.